Let's go to Nehemiah chapter 5. Gehen wir zu Nehemiah Kapitel 5. And we'll come back to the tape at the end of the message. Und am Ende der Botschaft werden wir zurückkommen zu dem Video. And you can go back a little bit on the tape so we have das Video wird noch ein bisschen zurückgespielt, dass wir wieder den Einstieg haben. 15 seconds back, yeah. Okay, Nehemiah chapter 5. Nehemiah Kapitel 5. And let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We are your body. Wir sind dein Leib. We are your family. Wir sind deine Familie. We are your children. Deine Kinder. And we cry, Abba Father. Und wir rufen aus, Abba Vater. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte, bitten wir. In Jesus name. In unseren Herzen. Amen. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Nehemiah is restoring the testimony. Nehemiah tut das Zeugnis wiederherstellen. He's rebuilding the walls. Er baut die Mauern wieder auf. We are restoring a testimony. Und wir bauen das Zeugnis wieder auf. These are not walls of separation. Das sind nicht Mauern der Trennung. But walls of identification. Sondern vielmehr Mauern der Identifikation. We identify with the love of God. Wir werden identifiziert mit der Liebe Gottes. And the world will know that we are His disciples when we love one another. Die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir einander lieben. This is the testimony. Das ist das Zeugnis. The devil wants to stop the testimony. Der Teufel möchte dieses Zeugnis stoppen. And he attacks from the outside. Und so greift er von außen an. He uses people who don't belong to this family. Und er verwendet Leute, die nicht zu dieser Familie gehören. He uses people who love to have an effect of separating people. Er verwendet Leute, die da einen Einfluss nehmen wollen, um Menschen voneinander zu trennen. Insecure people who have no self-identity. Unsichere Leute, die keine eigene Identität haben. Who like to become someone at the expense of everyone else. Die gerne jemand sein wollen auf Kosten anderer. I remember being at a seminar we had here in Vienna. Ich erinnere mich daran, wie wir einmal auf einem Seminar waren, was wir hier in Wien veranstalteten. And I invited this guy to come. Und ich habe da einen Mann eingeladen. That I had met in the city. In der Stadt getroffen he was hatte. A believer. Und er war gläubig. And he came to the seminar. Und er kam zu diesem Seminar. And he was walking around. Und er ging so herum. And then he started yelling. Und plötzlich fing er an, einfach zu schreien. And cursing. Und er hat Leute verflucht. And I was so shocked because he was a believer. Es war so schockiert, weil er war ja gläubig. He had to be removed. Er musste entfernt werden. So I went to visit him the next couple days later. In diesen Tagen ging ich ihn also besuchen. I said, what was that all about? Und ich fragte ihn, was war das? And he said this. Und er sagte das. He says, when I walked in, als ich da hineinkam, and saw that everybody was so filled with love, und ich da gesehen habe, dass alles so gefüllt waren mit Liebe, and I wasn't, und mir fehlt diese Liebe, I became very jealous. Bin ich sehr eifersüchtig geworden. So I had to do something. Also muss ich was tun. This is a believer. Wow, das war ein Gläubiger. So Satan wants to use people from the outside who are not part of the family. Satan möchte Leute verwenden, die von draußen hineinkommen, die nicht Teil der Familie to sind. Cause a stir. Um da einen Aufruhr zu verursachen. But in chapter 5, aber in Kapitel 5, it happens from inside the family. In diesem Kapitel geschieht es so, dass es von innen passiert, innerhalb der Familie. Verse 1. Vers 1. Now there was a great outcry of the people and of their wives against their Jewish brothers. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen die jüdischen Brüder. This happened in Acts chapter 6. Das geschah schon in Apostelgeschichte 6. The Hellenistic Jews cried out. Die griechischen Juden, sie schrien. That something was unfair. Das ist unfair, sagten sie. And there was their needs were being neglected. Ihre Nöte wurden vernachlässigt. As we go through this, I'm not going to read it all, it takes too much time. Wenn wir jetzt da durchgehen, wir werden es aber nicht genau lesen, weil es zu viel Zeit braucht. There's not enough food. Da gibt es nicht genug Essen. Because there is a famine. Es gibt eine Hungersnot. And these people are selling everything they can. Und diese Leute, die haben da alles verkauft, was sie hatten. To buy food. Um nur etwas zu essen they zu haben. They are even selling their houses. Sie verkaufen sogar ihre Häuser. But the thing is that they are selflessly giving themselves to restore the testimony. Aber die Sache war ja die, dass sie sich selbstlos hingegeben hatten, um dieses Zeugnis wieder aufzuerrichten. And as the testimony is now what's the word coming together. Und da dann dieses Zeugnis so ganz langsam wieder entstand. The city is taking form. Die Stadt, sie nimmt wieder Gestalt like, an. Wow. It's happening. Es passiert. Wow. We're almost going to buy this building. Wir werden bald dieses Gebäude kaufen. Wow. Have you been downstairs? Warte schon mal unten? Did you see the room? Habt ihr die Räume gesehen? Do you see the potential? Das Potenzial, was darin steckt. And as they saw this developing, und während sie das sahen, wie sich das entwickelte vor ihnen, something happened, da geschah etwas, that can happen to us, und das kann uns passieren. It actually has happened already. Und das ist auch bereits schon passiert. These Jews, diese Juden, began to take advantage of one another, sie versuchten da Vorteile herauszuziehen voneinander, because it appears that they saw the success that was coming. Es scheint so, dass sie bereits den Erfolg voraussahen, der da kommen würde. And imagine this, there are people working on the wall. Stell dir das mal vor, das sind Leute, die arbeiten an der Mauer. Selflessly. Und die sind selbstlos. They can't feed their children. Sie können ihre Kinder nicht nähren. And the other Hebrews see this. Die anderen Hebräer sehen das. And they sell them the food. Die verkaufen ihnen das Essen. At 12% interest. Aber sie schlagen da 12% drauf. 12%. They sell them the food, but when they sold their houses. Es war nicht allein das Essen, sondern sie verkauften das Essen, wenn sie aber dann die Häuser dafür verkauften mussten. If they loan the money to buy food. Und wenn sie sich da Geld liehen, um da Geld zu haben. It was 12% interest. Da haben sie das Geld verliehen mit 12%. So they sold houses. So mussten sie Häuser verkaufen. And in verse 5 they even sold their children. Und Vers 5, es war sogar so, dass ihre Kinder verkauft wurden. And their Jewish brothers are going home. Und ihre jüdischen Brüder, die gehen nach Hause. You should see how much money I made today. Hey, ich habe heute echt Geld gemacht. Our brother had to sell his house. Oh, unser Bruder musste sogar sein Haus verkaufen. To buy food from us. Naja, der musste mit Essen kaufen. We made very much money. Heute haben wir viel Geld eingenommen. And somehow, und irgendwie they lost the mindset, haben sie diese Gesinnung verloren, of being a family. Dass sie doch eine Familie waren. And remember, we are a family. Wir sind eine Familie. We need to think like a family because number one, we are a family. Wir müssen wie eine Familie denken, denn zuallererst, wir sind eine Familie. The Holy Spirit has called us together as a local body. Der Heilige Geist hat uns zusammengerufen als eine lokale Gemeinde. So number one, we think as a family because we really are one. Wir denken wie eine Familie zuallererst, weil wir ja eine sind. Number two, if we think as a family, we have a better chance of acting like one. Punkt zwei, wenn wir wie eine Familie denken, dann ist auch eine größere Möglichkeit, dass wir auch so handeln. But here they didn't. Aber hier taten sie das nicht. For some strange reason. Aus irgendeinem seltsamen Grund. Everybody. Or certain people slipped into the they slipped a few notches lower. Da gab es Leute, die einfach ein bisschen da abgerutscht sind in ihren moralischen Vorstellungen. And suddenly they were thinking natural again. Und plötzlich dachten sie dann nur noch natürlich. And it was just very normal for them. Und es erschien ganz normal. But look, the city is growing. This place is gonna happen. Die Stadt, die wächst. Das wird einfach passieren. It's gonna explode. Wir können es schon sehen, es wird explodieren. When this place explodes, I'm gonna have money. Wenn dieser Platz erstmal richtig sich entfaltet, dann werde ich Geld haben. Your brother, he had to sell his house. Aber dein Bruder, der muss sein Haus verkaufen. He'll buy another one. Die werden doch wieder eins kaufen. But he had to sell his children. Die Kinder verkauft in Sklaverei. He'll make money. He'll buy them back out. Kein Problem, der wird schon Geld haben, der wird es wieder kaufen. What happened? Was geschah da? Suddenly everything was like a business. Plötzlich war alles wie ein Geschäft. And Nehemiah, und Nehemiah in Vers. He says he became very angry in verse 6. In the English. Da wurde ich sehr zornig, heißt es. He was very angry when he heard their outcry. Nehemiah wurde sehr zornig, als er das Klagegeschrei hörte. And we see this anger in the Lord in Revelations 2 and 3. Und wir sehen diesen Zorn beim Herrn in Offenbarung 2 und 3. Especially toward the church of Laodicea. Insbesondere gegenüber der Gemeinde von Laodicea. You say you are rich and wealthy. Ihr sagt, ihr seid reich und habt Wohlstand. But you are poor. Aber ihr seid arm. You are wretched. Ihr seid armselig. You are miserable. Miserabel. Blind. Blind. Naked. nackt. What happened to you? Was ist mit euch da passiert? You were a family. Ihr wart eine Familie. Now you're like business associates. Ihr seid jetzt irgendwie wie Geschäftspartner hier. You're taking advantage of each other. Und jeder versucht seinen Vorteil aus dem anderen zu ziehen. You're putting the whole project at risk. Das ganze Projekt steht da auf der Kippe. And then he says something to them, verse 9. Vers 9, dann sagt er etwas zu ihnen. Again I said, the thing that you are doing is not good. Nun, ich sagte, spricht Nehemia, nicht gut ist die Sache. And watch the statement. Schaut mal dazu. Should you not walk in the fear of our God? Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben? Because of the reproach of the nations our enemies. Um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen. These Jews were professing how devoted they were to the living God. Diese Juden, die bekannten ja, wie sehr sie Gott ergeben waren. And yet their attitude toward each other was barbaric. Aber die Einstellung, die sie miteinander hatten, die war barbarisch. What happened? Was ist da geschehen? We all can do this and we all do this. Und das kann uns allen so passieren und wir tun das. And I had a number of people at the door this morning tell me, thank you because I did this. Und es gab eine ganze Reihe von Leuten, die heute früh dann bei der Tür vorbeikamen und mir sagten, danke für diese Botschaft, weil das ist mir schon passiert. I was surprised how many people. Und ich war überrascht, wie viele Leute das waren. Even people that I thought were the people who were so selfless. Und selbst Leute, von denen ich dachte, die da so selbstlos sind. They said, I'm guilty of this. Sagten, ich habe da Schuld. I slipped. I have lost my spiritual focus. Ich habe da meine geistige Ausrichtung verloren. And I've slipped into a natural mind. Und ich bin dann einfach in so eine natürliche Gesinnung gekommen. And we can see this in the offerings. Und wir können das auch in der Spende sehen. The offerings have gone very low. Die Spenden, die sind einfach total runtergegangen. And many of us are giving ourselves completely to this work. Und viele von uns, wir geben uns einfach vollständig dem Werk hin. We believe with all our hearts that this is why God created us. Wir glauben von ganzem Herzen, das hier ist der Grund, warum Gott uns geschaffen that hat. The Lord is returning. Der Herr kehrt wieder. That there are thousands of people. Da sind tausende von Leuten. Who we can reach. Die wir erreichen können. And we can be a testimony to. Und wir können ihnen ein Zeugnis sein. And our time is short. Und unsere Zeit ist kurz. But as things start to progress and we get and by the way, the bank did say that we can have it the credit for 25 years now. Und während wir da Fortschritte machen und nur nebenbei, die Gemeinde hat gesagt, wir können jetzt den Kredit über 25 Jahre nehmen. Was habe ich gesagt? The bank said. No, okay, die Bank hat das gesagt. That's good. What did he say? The church said. Die Gemeinde. No, the Gemeinde already said that too. Yeah. The bank. Okay, so now we're going to work out a few more details. Da gibt's noch ein paar Details, die wir jetzt klären müssen. Still, the devil's still there. We're just praying and. Der Teufel ist immer noch da, aber wir werden. You know, it's getting ever so close. Ja, wir kommen da immer näher. And here's the thought. Und hier kommt der Gedanke. Oh, boy, thank God, I don't have to give anymore. Danke, dass ich jetzt nicht mehr geben muss. It's no problem. Kein Problem. If we've given abundantly and beyond, no problem. Wenn wir da schon gegeben haben und über unsere Mittel hinaus, but kein this Problem. Is the issue, to be careful. Aber der Punkt ist einfach sorgsam zu sein. As we pull back in our giving. Dass in dem Moment, wo wir es ein bisschen zurückziehen in unserem Gebebereitschaft, dass wir doch immer noch den Herrn ehren. Now turn to Haggai. Geht mal hin zu Haggai. If you find Matthew and go backwards, you can find it. Wenn ihr von Matthäus rückwärts geht, ihr findet das direkt vor Zechariah. Now it's interesting in the story. Also von hinten Malachi, Zechariah, Haggai. That there is a famine. Interessant, in dieser Geschichte gibt es auch eine Hungersnot. If I was God, wenn ich Gott bin, I would have lifted the famine. Dann hätte ich doch einfach diese Hungersnot da weggenommen. These dear people are trying to restore the testimony. Diese Leute versuchen, das Zeugnis wiederherzustellen. And I cannot even help them by sending rain. Und ich kann ihnen noch nicht mehr helfen, indem ich ihnen das Regen schicke. What is God doing? Was macht Gott da? He wants us to restore the testimony by faith, and yet he leaves us in a famine. Er möchte, dass wir das Zeugnis wiederherstellen und er lässt uns da im Regen stehen. I think I could do a better job running the universe. Also er gibt uns keinen Regen, also ich denke, ich könnte es besser machen als er. Really? Look at Haggai chapter 1 verse 3. Haggai Kapitel 1 Vers 3. Then the word of the Lord came to Haggai the prophet saying. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies desolate? Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Nothing wrong to have houses. Da ist nichts falsch dran, auch ein Haus zu haben. It's wonderful. Wunderbar. But these paneled houses, that was wood that was imported from afar off. Aber diese getäfelten Häuser, das war mit importiertem Holz. These people had nothing else to do with their money. Die hatten nichts anderes zu tun mit ihrem Geld. While the temple was desolate. Während der Tempel da verwüstet da lag. And it was just a very fair question from the Lord. Und das war eine sehr gerechte Frage vom Herrn. Look at verse 5. Vers 5. Now therefore thus says the Lord of hosts. Nun so spricht der Herr der Herrscher. Consider your ways. Richtet euer Herz auf eure Wege. Now watch this, and I think this could be happening in our church right now. Und pass mal auf, ich glaube, das kann passieren in unserer Gemeinde hier. You have sown much. Ihr habt viel gesät. But harvest little. Aber wenig eingebracht. You eat, but there is not enough to be satisfied. Ihr esst, aber werdet nicht satt. You drink, but there is not enough to have your thirst quenched. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. You put on clothing, but no one is warm enough. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Now watch this one. Schaut mal hier. And he who earns wages to put into a purse with holes. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. What's missing here? Was fehlt da? The fear of the Lord. Die Furcht vor dem Herrn. Somehow we forget to honor God. Irgendwie haben wir vergessen, den Herrn zu ehren. It happens to all of us. Und das kann uns allen passieren. We get so busy in the horizontal life. Wir werden da so geschäftig in unserem horizontalen Ebene. We receive our paycheck. Wir empfangen da unseren Gehaltscheck. And we don't honor the Lord from the first. Und wir ehren den Herrn nicht von der Erstfrucht. We honor him from the last. Wir ehren ihn nur vom Letzten. Oh, we may still give our tithe. Es mag sein, dass wir immer noch unseren Zehnten geben. But it's not the first tithe. Es ist aber nicht it's die Erstfrucht. The last tithe. But sondern nur das, was it's, am Ende kommt. It's still the tithe. Oh, das ist immer noch der Zehnte. But the Lord wants the first. Der Herr möchte aber das Erste haben. That means when I get a gift from someone. Das bedeutet, wenn ich ein Geschenk bekomme von jemandem. When my mom sends me $100 from my birthday or something. Meine Mutter, sie schenkt mir vielleicht $100 zum Geburtstag. The Lord wants me to look at that $100 bill. Der Herr möchte, dass ich mir das anschaue, die $100 Note. He wants me to honor him. Er möchte first. Dass ich ihn zuerst ehre. He wants it first. Er möchte es zuerst haben. And he wants his part first. Er möchte seinen Anteil zuerst haben. And remember, this is not God is not saying, look, you give me 10% and you live on 90. Und es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, gib mir 10%, dann sind die 90. You give me 10% and I'll double that. Gib mir 10% und ich werde es verdoppeln. You give me 10%, you live on 180%. How about that? Du gibst mir 10% und du kannst von 180 leben. This is what God is saying. Das ist das, was Gott sagt. You bless me, honor me first. Du ehrst mich zuerst. Now there are business people who give 40%. Es gibt Geschäftsleute, die geben 40%. More than that, 60%. Mehr als das, 60%. There's no limit here. This is just a guideline. Da bestehen keine Limits, das ist einfach nur eine Leitlinie. We could say this is a minimal. Wir könnten sagen, das ist einfach nur ein Minimum. And this part right here is where we really wrestle. Und da ist genau der Punkt, wo wir da uns mit abmühen und ringen. Oh man, Pastor Rob, don't preach this message. Pastor Rob, predige doch nicht diese Botschaft. Oh man, the last church I went to, they didn't ask me for anything. Letzte Gemeinde, wo ich war, die haben mich um gar nichts gebeten. Yeah, but was the testimony being restored? Haben die dann das Zeugnis wiederherstellen können? Were people being blessed out of their socks, we say in English? Sind die Leute da gesegnet worden bis sie ihren Socken? Were the windows of heaven opening toward the business people? Wo die Himmel sich geöffnet haben für die Geschäftsleute? Now in August of 2004, im August 2004. That was the last time I spoke about giving. Das letzte Mal, dass ich über das Geben sprach. That's about 14 months ago. Ungefähr 14 Monate her. I have my notes here. Hier habe ich meine Notizen. And you can get them at the book table. Und ihr könnt sie dort auch beim Büchertisch bekommen. And it's so amazing. Das ist so erstaunlich. This principle of honoring the Lord first. Dieses Prinzip, den Herrn zuerst zu ehren. And I think as we see what God is doing. Und ich denke, wenn wir das sehen, was Gott macht. Somehow we all at the same time. Irgendwie wir alle zur selben Zeit. Begin to silently drop out of the picture. Gehen also langsam aus dem Bild. You know, like dun dun dun dun. And we step out. But nobody realizes that everybody's doing it. Aber niemand erkennt, dass wir das alle machen. Number one, number two. Nummer zwei. No one realizes that it is really dishonoring the Lord. Und niemand erkennt dabei, dass es wirklich Gott verunehrt. Because the bottom line is that we give to honor the Lord. Denn die Grundlage ist ja, dass wir geben, um den Herrn zu ehren. From the first. Und zwar von der Erstfrucht. And I have this principle here, you know, when it hurts, it counts. Ich habe hier das Prinzip, wenn es ein wenig schmerzt, dann zählt es. I'm not going to go over this message. You can get the notes. Also ich werde nicht nochmal die Botschaft jetzt durchgehen, aber die Notizen liegen dort. But Proverbs 3:9. Sprüche 3:9. Honor the Lord from your wealth. Ehre den Herrn mit deinem Reichtum. And from the first of all your produce. Und von all dem Ersten, was du da hervorbringst. So that your barns may be full. Auf dass sich deine Scheunen füllen mögen. You know what the smartest thing a teenager can do? Wisst ihr, was das Intelligenteste ist, was ein Jugendlicher tun kann? If you get, what's that called, a monthly Taschengeld, pocket money. Allowance, right? I can't speak English anymore. Also wenn ihr jetzt also monatliches Taschengeld bekommt, you give 10% to the Lord. Gibt 10% to dem honor Herrn, him. Um ihn zu ehren. Because you've got such a small allowance, you can't live on it anyway. Weil das, was du da kriegst, ist so wenig, davon kannst du eh nicht leben. In Genesis chapter 26, im ersten Buch Mose 26, Isaac went into the promised land. Isaac trat da eins in das verheißene Land. Threw some seed in the ground. Er warf dann ein bisschen Samen in das Feld. And you know what happened? For every seed that fell on the ground, und jeder Samen, der da in den Boden fiel, there was 100 stalks. Da gab es hundertfache Frucht. I didn't put that many on the ground. Das, so viel Samen habe ich da nicht reingestreut. And he looks and there's this huge field. Und er schaut sich da um, da ist dieses riesige Feld. What happened? Und was ist da passiert? God happened. Na Gott. God happened. Gott ist dort passiert. And you can't figure out how God will bless. Und du kannst es gar nicht herausfinden, wie Gott den Segen geben wird. Let's read on in Haggai a little bit here. Schauen wir dann noch mal in Haggai. All right. Some people have holes in their purses. Da gibt es Leute, die haben Löcher in ihren Portemonnaies. And then this cycle starts. Und dann beginnt da dieser Kreislauf. You know, I'm so broke. Oh, yeah. Ich bin schon pleite. I have no money, you know. Ich habe gar kein Geld. It's like I got holes in my pockets. Es wäre, als wenn ich da Löcher in den Taschen habe. Yeah, Haggai 1:6, you ja, sure genau, do. Genau, da steht da, Haggai. You know, and God put them there. Und Gott hat God put them all in there. Gott hat die Löcher reingemacht. Right? Why did God allow the... Watch this, there's a famine coming. Da kommt die Hungersnot, schaut mal. Thus says the Lord of hosts. So spricht der Herr der Herrscher. Consider your ways. Richtet euer Herz auf eure Wege. Go up to the mountains. Steigt hinauf ins Gebirge. Bring wood and rebuild the temple. Und bringt Holz herbei und baut das Haus. That I may be pleased and glorified, says the Lord. Das heißt den Tempel. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. You look for much. Ihr habt nach vielem ausgeschaut. But behold, it comes to little. Und siehe, es wurde so wenig. When you bring it home, und brachte ihr es heim. I blow it away. So blies ich hinein. Look what I found. Schau mal, was ich habe. And God says, what? Gott sagt, na was denn? Weg ist. Declares the Lord of hosts. Und so spricht der Herr. Because of my house which lies desolate. Wegen meines Hauses, des Tempels, das verödet da liegt. While each of you runs to his own house. Während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Verse 10. Therefore, because of you, deshalb hat um euretwillen, the sky has withheld its dew. Der Himmel den Tau zurückgehalten. The earth has withheld its produce. Und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. And I called for a drought. Und ich habe eine Dürre gerufen. Now, here's the principle. Und hier kommt das Prinzip. God has called us to do a great work. Und Gott hat uns dazu berufen, ein großartiges Werk zu tun. This is just the beginning of a great era. Und das ist nur der Anfang von einem großartigen Era. Einer großartigen Ära. Yeah. I really believe with all my heart, as I look at the people God is calling to us. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn ich nur schaue, welche Leute Gott zu uns hinberuft. Met a new family this morning. Ich habe heute früh eine neue Familie They've kennengelernt. Been Christians for years in Austria. Schon seit Jahren Christen in years. Österreich. Seit Jahren. And he said, I want to help you. Und er sagt, ich möchte euch helfen. I've got ideas that can help you. Ich habe da Ideen und die können euch and helfen. And I thought, this is not Rob Prokop. Und habe mir gedacht, da geht's nicht um Rob Prokop. I'm just the donkey in the story. Ich bin nur ein Esel in dieser Geschichte. Jesus is Nehemiah and Jesus is rebuilding his wall. Jesus ist Nehemiah und Jesus baut wieder sein Zeugnis auf. He's building his testimony. Er baut sein Zeugnis wieder auf, die Welle. And he brings a drought. Und er bringt aber auch eine Hungersnot, eine Dürre, to protect the people from dishonoring him. Das Volk davor zu bewahren, dass sie ihn nicht ehren. Because in our midst, denn in unserer Mitte, if we honor the Lord as he wants, wenn wir den Herrn ehren, wie er das möchte, we will have just the resources that we need to do this work. Da werden wir genau die Mittel haben, die wir für dieses Werk brauchen. And God will increase. Und Gott wird uns Zuwachs geben. 1 Timothy 6:17. This is on the worksheet. You'll get over there. 1 Timotheus 6:17. Wir finden das auch auf diesem Zettel. Instruct those who are rich. Unterweise die reich sind. We are rich. Wir sind reich. The average Austrian makes 10 times the wage of the average Russian. Also der Durchschnittsösterreicher hat einen 10-mal so hohen Verdienst wie der durchschnittliche Russe. We're living in a good land. Wir leben in einem guten Land. Nobody's starving to death in our streets. Niemand hungert sich da zu Tode in unseren Straßen. Very few people live without a refrigerator. Nur sehr wenige Leute haben keinen Kühlschrank. Nobody sleeps under the trees. Niemand schläft unter den Bäumen. At least that I know. Also nicht, dass ich es wüsste. Now watch. Instruct those who are rich in this present world. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete. I'm instructing us tonight. Und heute unterweise ich uns. Not to be conceited. Nicht hochmütig zu sein. Or to fix their hope on the uncertainty of riches. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. But listen. But on God. Sondern auf Gott. Who richly supplies us. Der uns alles reichlich darreicht. Richly supplies us. Der uns alles reichlich darreicht. With all things to enjoy. Der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Who does he supply so richly? Wem gibt es das so reichlich? Those who honor him first. Denen, die ihn zuerst ehren. And when we do a project like this, und wenn wir also ein Projekt machen wie dieses, when everybody gives so selflessly for a season, wenn jeder praktisch so selbstlos gibt für eine Zeit, there is a tendency to step back, dann gibt es da diese Neigung, einfach zurückzutreten, too far. Vielleicht einfach zu weit. I mean, it's okay to step back in your giving if you've been giving above and beyond. Es ist okay, wenn du ein bisschen da dich zurücknimmst in deinem Geben, wenn du schon weit über deine Mittel hinaus gegeben but hast. But not to the place where we dishonor the Lord. Aber nicht, dass wir so weit kommen, dass wir Gott nicht mehr ehren. And you know, the church senses it. Und die Gemeinde, die spürt das. And I think the spirit of those that are working so selflessly cries out. Und ich glaube, dass der Geist derer, die so selbstlos sich dahingeben in ihrer Arbeit, like, einfach schreit. I'm giving everything for this. Ich gebe doch da alles dafür. But are other people giving anything? Aber geben andere auch irgendwas? And then it becomes this in the midst. Und irgendwie wird das dann unangenehm. This cry from the heart. Und inmitten von uns ist dieser Aufschrei aus dem Herzen. Something's not right. Irgendwas stimmt hier nicht. And this message tonight is like running a virus scanner through the church. You know? Und das ist ein bisschen so, als wie wenn wir einen Virusscanner haben, den wir da durch die Gemeinde laufen lassen. Yeah, I don't know who this message hits. Ich weiß nicht, wen da diese Botschaft trifft. Maybe it hits nobody tonight. Vielleicht trifft es niemanden. Maybe it was just the people in the morning service. Vielleicht war das nur die Leute am Morgen. But it's like a virus scanner, you know. Aber da haben wir diesen Virusscanner. Has anybody stopped honoring the Lord first? Hat jemand aufgehört, den Herrn zuerst zu ehren? We won't make it. Wir werden das nicht schaffen. Now we are negotiating with the bank to take a less loan because our monthly budget has dropped so much we could not afford the budget we thought we could. Jetzt verhandeln wir mit der Bank um einen geringeren Kredit, weil wir uns den einfach nicht mehr leisten können. So that we won't have money to, for example, to fix the downstairs. Weil dann hätten wir ja gar nicht mehr genügend Geld, maybe that's the Lord das unten wieder alles herzurichten. Maybe it's the Lord. Ja, vielleicht ist es der Herr. Maybe it's not. Vielleicht ist das nicht. How do we know the difference? Wie erkennen wir den Unterschied? We honor the Lord. Wir ehren den Herrn. And where did I go with this? Yeah, that's it. That's basically it. Das ist eigentlich die Botschaft. And I think I put everything in there. Did I forget anything from this morning? Oh, the movie, right? The movie, I forgot. Wir haben den Film right. vergessen. Now this guy, when he runs, dieser Mann, der Eric Little, wenn, als er da lief, this is the way I want everyone in this church to be. Ich möchte, dass jeder so in der Gemeinde so ist. Now his sister was persecuting him. Seine Schwester, die hat ihn da verfolgt. Because she thought he was unspiritual to be an athlete. Und denn sie dachte, dass er einfach ungeistlich wäre, wenn er ein Athlet wäre. Do you know that there is no difference between any of us? Wisst ihr, dass es da gar keinen Unterschied gibt zwischen uns? Jesus Christ has anointed every single one of us. Jesus Christus hat jeden einzelnen von uns gesalbt. To be a mother at home. Ob es jetzt nun eine Mutter zu Hause ist. To work at a bakery. Oder in einer Bäckerei zu arbeiten. To preach in a pulpit. Oder auf der Kanzel zu predigen. To drive a taxi. Ein Taxi zu fahren. Teach in the Sunday school. In der Sonntagsschule zu lehren. To be an installateur. Ein Installateur zu sein. To be a hunter. Ein Jäger zu sein. If that's what God's called you to do. Wenn Gott dich dazu berufen hat. Whatever, and this guy's called to run. Und dieser Mann, er hat die Berufung zu laufen. And he honored God. Und er ehrte Gott. And God honored him. Und Gott hat ihn geehrt. And I just the way he runs, and you see he feels God when he runs. Die Art und Weise, wie er läuft, man kann richtig sehen, wie er Gott fühlt und spürt, wenn er läuft. This is what we want in the church. Und das wollen wir in der Gemeinde haben. So let's finish the tape. Also lass uns mit dem Video da abschließen. Remember the story, he wouldn't run on Sunday. Erinnert ihr euch an die Geschichte, er würde dann nicht am Sonntag laufen wollen. So they moved it for him, actually, it's a real story. Also das ist eine wahre Begebenheit, sie haben das Rennen verlegt. And God honored him. Und Gott hat ihn geehrt. So, let's close with that. Und lass uns damit abschließen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Danke heute Abend. For who you are. Für der, wer du bist. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. And they don't know you. Und sie kennen dich nicht. If you died tonight, where would you go? Wenn du heute Abend stirbst, wo wirst du hingehen? Do you know God as your father? Kennst du Gott als deinen Vater? Pray with me. Bete mit mir. If you'd like. Wenn du möchtest. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Say, God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Be my father. Sei mein Vater. Take away my sin. Nimm meine Sünde weg. Cleanse me. Reinige mich. Wash me. Wasche mich rein. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to honor you. Ich möchte dich ehren. I want to be in your presence. Ich möchte in deiner Gegenwart sein. To experience your glory. Um deine Herrlichkeit zu erleben. To have your blessing upon my life. Um deinen Segen auf meinem Leben zu haben. And Lord, maybe we're here tonight as believers. Und Herr, vielleicht sind wir auch hier heute Abend als Gläubige. Part of the family. Als ein Teil dieser Familie. And we've dishonored you. Und wir haben dich nicht geehrt. We haven't given. Wir haben nicht gegeben. We've not even thought of you. Wir haben nicht mehr an dich gedacht. We've lived very naturally. Wir haben das sehr natürlich gesinnt gelebt. Lord, we want to change it. Herr, wir möchten das ändern. The way they changed it in Nehemiah chapter 5. So wie sie es auch in Nehemiah 5 geändert haben. And all the people agreed. Und das ganze Volk hat dann zugestimmt. And they said, Amen. Und sie sagten Amen. Praise the Lord. Preist den Herrn. And Lord, we want to thank you tonight. Und Herr, wir wollen dir danken. Because we do believe. Denn wir glauben. That we are your family. Dass wir deine Familie sind. And we want to honor you. Und wir wollen dich ehren. Every single one of us. Jeder einzelne von uns. Father, we pray for this building. Und Vater, wir beten für dieses Gebäude. We pray that we would be worthy. Und wir beten, dass wir würdig sein würden. To own this building. Dieses Gebäude zu besitzen ist. Change our hearts, Lord. Als Eigentum zu haben. Verändere unsere Herzen. If they need it, we pray. Wenn das notwendig ist. In Jesus' name. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Dankeschön fürs Zuhören. Pastor Ellis is here from Russia. Pastor Ellis aus Russland. He's been living in Russia for 14 years. Er ist seit 14 Jahren in Russland. And he married Katja. Und hat Katja geheiratet. He has a church there. Hat eine Gemeinde dort. And he's been a great friend to me. Und ist mir ein großer Freund. And we've gone through difficult times together in the last 2 years. Und wir sind die letzten 2 Jahre durch schwierige Zeit zusammengegangen. Especially the last year. Und ganz besonders im letzten Jahr. They're in need of help. Sie brauchen Hilfe. The average income in Russia is 180 euro a month. Das durchschnittliche Einkommen in Russland ist 180 Euro im Monat. Exactly one tenth of what it is here in Austria. Das ist exakt ein Zehntel von dem, was es hier in Österreich ist. He's gonna come up and just share what he's doing. Er kommt jetzt und teilt mit, was er tut. I would just like to pray and see what God puts on our heart. Und ich möchte beten und schauen, was Gott uns aufs Herz legt. As a church. Als Gemeinde. In light of helping them. Im Lichte dessen, ihnen zu helfen. Pastor Ellis, you want to come up and share? Thank you. It's a privilege for us to be here with you. Es ist ein Privileg, mit euch hier zu sein. This has been a good week for us. Das war für uns auch eine schöne Woche. I want to thank you for already standing with us in Russia. You've been a big help to us. Wir möchten euch schon dafür danken, dass ihr schon auf unserer Seite steht mit uns in Russland. Because of your generosity, we were able to go to Sandy Cove 1. Wegen eurer Freigebigkeit konnten wir an Sandy Cove 1, das war eine Konferenz, teilnehmen. And also the Chicago meeting. Und auch das Meeting in Chicago. Actually, our being elected a board of representatives is because of this church, so I guess I represent this church. Ich glaube, dass ich auch diese Gemeinde jetzt repräsentiere. So thank you already. Danke. And your pastor has been a tremendous encouragement. Und euer Pastor war wirklich eine wirklich tolle Ermutigung. Also Pastor Brian and Pearl. Auch Pastor Brian and Pearl. This circle of friends has kept us. Und dieser Freundeskreis auch. So thank you for loving us and danke für eure Liebe. Some of you right here, it's not public, but I know that you support some of our pastors, and if it was not for your support. Und wenn es nicht jetzt, wenn wir nicht eure Hilfe hätten, ihr manche von euch, die unterstützen unsere Pastoren auch. It would be very difficult for them. Und es wäre sonst sehr schwierig für sie. You know, God, if we could learn patience to wait on God. Wenn wir nur Geduld von Gott, also darauf lernen könnten, also auf Gott zu warten. In 1991, I was in a prophecy conference in Myrtle Beach, South Carolina. Da war ich in Südkarolina bei einer Prophezeiungskonferenz. That's what I love to do, was prophecy. Das ist, was ich gerne mache, also Prophezeiungen. I had never thought about going to Russia. Damals habe ich überhaupt, ist es mir nicht im Traum eingefallen, nach Russland zu gehen. I wasn't really sure where it was on the map, except it covered half of it. Ich wusste gar nicht einmal genau, wo es auf der Weltkarte war, nur halt, dass es die Hälfte der Weltkarte einnahm. That same month, in demselben Monat, there was a man called Steve Duff. Kommt ein Mann namens Steve Duff. In Russia beginning a new work there, a new church. Der dort in Russland ein neues Werk anfängt. We were halfway around the world from each other. Und wir waren jetzt, die halbe Welt lag zwischen uns. I had never heard of that small ministry here. Und ich wusste von dieser kleinen Gemeinde bis dahin nichts. But in the prophecy conference. Aber in dieser Prophezeiungs- bzw. in dieser Vorhersagekonferenz. A man stood. Da stand ein Mann. And he told about a trip he had just made to St. Petersburg, Russia. Und erzählte mir von einer Reise, die gerade kürzlich gemacht hatte nach St. Petersburg. God arrested my heart. Und Gott hat wirklich ihn in meinem Herz berührt. In 60 seconds. In 60 Sekunden. I knew. Wusste ich. That's where I was going. Das, dort gehe ich hin. I never had to pray. Ich musste da gar nicht beten. Never had to ask God His will. Musste dann nicht Gott um seinen Willen erst fragen. We went to the man. I didn't know the guy even speaking. Und wir wussten nicht einmal, kannten den Redner said, nicht einmal. I'm available. Und ich sagte, ja, ich bin da, ich bin bereit. He looked at me like, who are you? Er sah mich an und fragte sich, wer ich wohl sei. Send me a resume. Oder gib mir erst einmal einen Lebenslauf. You know what that means. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Leave me alone. Lasst mich in Ruhe. A month passed. Nach einem Monat. 2 months passed. Weiteren Monat. 3 months passed. Und jetzt sind schon 3 Monate. I hadn't heard a word. Habe ich nichts gehört. Fourth month. Doch im vierten my Monat. My phone rang. Läutete das Telefon. It was that man. Und dieser Mann rief an. Honestly, I didn't even know his name. Ich wusste ja nicht einmal seinen Namen. And he said, "We're not interested in you teaching in our Bible college in Russia." Und er sagte, wir interessieren uns dafür, dass Sie dort unterrichten bei uns in der Bibelschule in Russland. But we're interested in you being the director of our work in Russia. Das heißt, wir sind nicht interessiert, dass Sie dort nur die Bibel unterrichten, sondern dass Sie wirklich auch der Direktor hier sind in unserer. But that mission agency was not the issue. Aber diese Missionsorganisation, um die ging es gar nicht da eigentlich. The church in St. Petersburg was the issue. Es war die Gemeinde in St. Petersburg, die wirklich wichtig war. Because God knew, weil Gott wusste, that He had called me to be the pastor there. Dass mich dort zum Pastor berufen hat. Through amazing events, I won't go into details, but durch wirklich unerstaunliche Zwischenfälle, die ich euch gar nicht erzählen kann. We ended up stranded in Helsinki. Sind wir in Helsinki gestrandet? And I called the guy that was supposed to be shipping our crates to Russia. Und ich habe den angerufen, der uns Sachen nach Russland transportieren hätte sollen. He had lost them. Die verloren hatte. His name was Bob Ritchie. If you know him, you can. Bob Ritchie ist sein Name. Wenn ihr ihn kennen solltet. Bob Ritchie went to a little church in Baltimore I had never heard of in my life. Bob Ritchie ging zu einer Gemeinde in Baltimore, von der ich noch nie zuvor was gehört habe. And I called him. Dann rief ich ihn an. And I said, "Where are my crates?" Und dann fragte mich, wo sind meine Gepäck? Yeah. Ja. He didn't know. Wusste das nicht. And I said, "Are you a Christian?" Und er sagte, bist du ein Christ? Yes. Ja. I said, "Do you go to church?" Sagt, gehst du zum Gottesdienst? He said, "Yes, I do." Mach ich, ja. I said, "Could you have your church to pray for us tonight because the hotel is kicking us out tomorrow at 12 o'clock. Könnt ihr wirklich beten für uns, weil das Hotel wird uns nämlich morgen um 12 rausschmeißen. And he did. Und tat es. And at 12 o'clock the next day, und am nächsten Tag um 12 Uhr Mittag, we were kicked out. Wurden wir rausgeworfen. And there drove up an old beat up Datsun. Und ein alter fast Schrottreifer Datsun kam daher. With a strange man in it. Mit einem sehr seltsamen Menschen da drin. His name was Pastor U-Haul. Sein Name war Pastor U-Haul. I thought it was U-Haul. I thought he ran a trucking company or something, but it. Ich dachte, U-Haul. Sein Name war U-Haul. Vielleicht hat eine Lastwagengesellschaft oder eine Spedition. And a Dr. Pekka. Und einen Dr. Pekka. We lived with Dr. Pekka 5 weeks. Wir sind mit diesem Dr. Pekka 5 Wochen haben wir mit ihm zusammengelebt. We had no visa. Ohne Visa. And they had the church in St. Petersburg waiting on us when we got there. Da hat doch die ganze Gemeinde von St. Petersburg auf uns schon gewartet. Now that's a long introduction to a very short word. Das ist eine lange Einleitung für nur ein kurzes Wort. Since that day, seit damals, my wife and I have seen eye to eye, haben meine Frau und ich Angesicht zu Angesicht gesehen, 40,000 40,000 people pray to receive Jesus Christ. Dass 40,000 Leute den Herrn Jesus Christus empfangen haben. The doors were so open. Die Türen standen so weit offen. We went in factories. Wir sind auch in Fabriken gegangen. They would close the factory down. Die würden sogar die Fabriken schließen. To hear the word. Nur um dies vom Wort zu hören. Schools. Schulen. It wasn't enough to go to one school. Es reichte nicht, nur zu einer Schule zu gehen. When we finished, there would be runners from other schools in the city coming, begging us to go to their school. Und da kamen nämlich sogar Kuriere zu uns und die haben uns gebeten, bitte predigt auch in unserer Schule. For weeks. Für Wochen. We went 80 hours every week. 80 Stunden pro Woche. Some weeks 800 people saved. In manchen Wochen wurden 800. I remember one week 1700 people had prayed. We kept records of all this and just. Wir haben das wirklich auch, wir haben das auch aufgezeichnet. It was amazing what God did. Das war so, so außergewöhnlich, was Gott tat. And even though the door of opportunity is beginning to close, we seldom have a week that people aren't saved. Und selbst jetzt, wo sich das Gelegenheitsfenster langsam zu schließen scheint, kommt selten eine Woche vor, wo es nicht neue Rettungen gibt. We saw the pastor of the largest Orthodox church in St. Petersburg. Wir sahen den Pastor der größten orthodoxen Gemeinde in St. Petersburg. Kneel down. Und er kniete nieder. And prayed to receive Jesus Christ. Betete und er nahm Jesus Christus an als Retter. He had never heard the gospel. Der hat das Evangelium noch nie gehört. We held services in his church, the first Western pastor to ever be in a Russian Orthodox church. Und wir hatten dann sogar Gottesdienste und wir waren die ersten Leute aus dem Westen, die in dieser orthodoxen Gemeinde den veranstalten konnten. Over 3,000 people were there. 3,000 Leute anwesend. We gave out 3,000 Bibles. Wir haben 3,000 Bibeln verteilt. 860 people asked us to tell them how to receive Jesus Christ. 860 Leute haben uns gefragt, wie sie wohl Jesus Christus als Retter haben können. We saw the president of their seminary pray to receive Jesus Christ. Wir sahen auch den Präsidenten dort, so wie er Jesus Christus angenommen hat und gebetet hat. We've been privileged to see mafia bosses receive Jesus Christ. Es war sogar unser Vorrecht, Mafia-Bosse zu sehen, wie sie Jesus Christus annehmen. To start Christian schools. Um christliche Schulen zu beginnen. We've started 3 accelerated Christian schools. Wir haben 3 Schulen dort angefangen. We've had an unbelievable ministry with orphans. Wir haben auch mit Waisen einen ganz tollen Dienst dann gehabt. In 2002, 2003, we supplied the needs of 5,000 orphans in St. Petersburg. In den Jahren 2002, 2003 haben wir uns um tausende Waisen gekümmert. And we're even licensed to have an orphanage in our church. Registered orphanage. Wir haben dort auch ein Waisenhaus haben wir dort zurückgelassen. Angenommen. Now it is impossible for our little church to do all this. Für unsere kleine Gemeinde ist es wohl unmöglich, das alles zu machen. It's just, you know, when I first went to Russia, the salary was $8 a month. Als ich zuerst nach Russland kam, war das Durchschnittseinkommen ungefähr so 5, 6, 7 Euro. And now it's around $200 a month. Jetzt ist es ungefähr eben bei so 180 Euro. But because of people like you. Weil Leute wie ihr. We have seen amazing things. Wir haben wirklich so unvorhergesehene Dinge gesehen. We had our 9th graduating class from Bible College this last year. Wir haben jetzt eine Klasse, die Studienabschluss gehabt hat letztes Jahr in einer Bibelschule. We started I don't know how many churches, but a lot of churches now, new churches. Wir haben viele neue Gemeinden haben wir auch angefangen. In a little town called Copenhagen, we went and rented the TV station. Und wir haben in einem kleinen Ort dort auch eine Fernsehstation, sind wir dort einer Fernsehstation begegnet. We had a program. Und wir hatten dort ein Programm. In a church with birth. Mit einer Gemeinde mit Geburten. Yeah. My wife and I flew to Siberia. Meine Frau und ich sind auch nach Sibirien geflogen. Siberia is 5 days train ride from our church. Nach Sibirien braucht man mal 5 Tage mit dem Zug von uns aus gesehen. And it's cold in Siberia. Und in Sibirien ist es auch kalt. And little Russian pastor that graduated from our school was there. Und ein kleiner Pastor, ein Pastor war dort, der von unserer Schule den Abschluss, den Abschluss gemacht hat. He met us at the plane and said, Pastor Ellis, thank God it's not so cold yet. Und er hat uns dann empfangen am Flughafen und hat gesagt, dank Gott, dass es noch nicht so kalt wäre. It's minus 35. Es hat ja nur minus 35. I was thanking God too. Aber ich habe Gott natürlich auch gedankt. I mean, we couldn't see through the windows in the house because there was that much ice inside. Die Fenster waren komplett zugefroren. Man konnte aus ihnen gar nicht herausschauen. Again, we went to the TV station. Anything was possible in Russia. Und wir sind dann wieder zur Fernsehstation. Und ja, da war alles möglich. Da schien alles möglich zu sein. If something didn't happen, it was because you simply didn't ask. Wenn etwas nicht durchgeführt wurde, nur deshalb, weil du es nicht beantragt hast. And we went to the only TV station. Und wir sind, das war die einzige Fernsehstation. Everybody watches this TV station. Das heißt, jeder sieht, was die ausstrahlt. Or play in the snow. Oder ein Spiel im Schnee. And she said, we've never done that before. Und sie sagten, das haben wir noch nie vorher gemacht. I said, let's do it. Dann sagte ich, na, warum tun wir es nicht jetzt? We'll have an hour program. Wir haben ein Stundenprogramm. She said, I like it. Ja. And then we'll have call-ins. Und dann lassen wir auch Anrufe. She said, what? Nehmen wir auch Anrufe entgegen. Said, yeah, let people call us. Ja, lassen wir uns anrufen von Leuten. We've never done that before. Das haben wir doch nie gemacht. I said, let's do it. Dann machen wir's. She said, okay. Gut. One condition. Unter einer Bedingung. I can be on the program with you. Ich kann mitmachen. Ich bin dabei. Ich bin in der Kamera. I said, great. Ja, schön. We had 2 days of call-in TV program. So, wir hatten jetzt 2 Tage Programm und mit Anrufen integriert. And from that 40 people met. Von diesen 40 Leuten. Last Easter they had 100. Mit 40, dann hatten wir dann 100. Zuerst 40 und dann hatten wir 100 Leute. This summer they've gone into 2 villages to start 2 new works. Und dann sind die in 2 Dörfer gegangen und fingen dort mit neuen Sachen an. Our little church raised enough money to buy them a building. Unsere kleine Gemeinde hat genug Geld organisiert, um ihnen ein Gebäude zu kaufen. And then we started a church way up north. Und dann fingen wir mit einer Gemeinde an, ganz oben im Norden. And one in Viborg, which used to be Finland. Und das ist ein Ort, der eigentlich früher in Finnland war. Not one of those churches can support their pastor. Nicht eine von diesen Gemeinden ist in der Lage, ihren Pastor zu unterstützen. The average income in Nizhny-Novgorod is about $33 a month. Weil dort ist nämlich das Durchschnittseinkommen so $33 pro Monat. So when Pastor Rob says we need help, it's not just like wenn Pastor Rob sagte, ja, wir brauchen Hilfe, dann ist es jetzt nicht nur wir. We have 6 young pastors and their families. Wir haben 6 junge Pastoren mit ihrer Familie. And you know, the question in our church is not getting somebody to go. Everybody in our church would be a missionary if they could. Es geht nicht darum, dass wir jemanden brauchen, der dorthin geht unbedingt, weil jeder bei uns würde Missionar sein wollen, wenn er nur könnte, wenn er in der Lage wäre. And I don't want to take too much of your time, but listen, ich möchte nicht so viel Zeit da jetzt von euch aufbauen. Because of what God is doing in this little congregation. Aber wegen dem, was Gott in dieser kleinen Gemeinde tut. We have about 300 believers in our church. Haben wir jetzt 300 Gläubige. Bei uns in der Gemeinde. But we are under unbelievable attack. Aber wir sind auch Angriffen ausgesetzt, nämlich schrecklichen Angriffen. And we need your prayers. Das heißt, wir brauchen eure Gebete. Right before I came here, we were evicted from our building. Means kicked out. Ja, wir wurden einmal rausgeworfen aus dem Gebäude, ja. I just told him, I said, so what? We've been kicked out of better buildings than this already. Sagte ich, na und was? Wir sind schon aus größeren und vornehmen Gebäuden rausgeschmissen worden. So my people are emailing or SMSing me, what do we do? What do we do, you know? Und wir haben zwischen uns damit E-Mail und SMS kommuniziert, wie geht es jetzt wohl weiter? But I don't know of a work anywhere in the world to invest in that is producing the results like we're seeing in Russia today. Aber wir haben selten eine Arbeit irgendwo gesehen, wo so viel eben Frucht hervorkommt. Pastor Brian and Pearl have been there several times. Pastor Brian and Pearl waren dort einige Male dort. Pastor Rob has been there. Pastor Rob war dort. And I hate both of them. Did that shock you? I just hate them. I hate them. Ich hasse. My people love them more than me. Meine Leute lieben mehr als ich. They keep waiting on me to die. They have their telephone numbers right over the phone so they can call them and see if they'll come and be their pastor. Die haben ihre Telefonnummern vorliegen und können anrufen dort, wenn sie wollen, wenn sie ihn als Pastor haben wollen. Do you believe all that? Glaubst du das alles? If you do, I want you to go to Russia and translate for me over there too. Wenn du das tust, dann möchte ich, dass du auch nach Russland gehst und auch für sie übersetzt. Will you pray for us? Werdet ihr für uns beten? Will you? Werdet ihr? You know, there are times I have sat on the end of an AK-47 machine gun for 45 minutes. Ich habe, da gab's auch Momente, da habe ich war Maschinenpistol auf mich gerichtet, 45 Minuten lang. Found out the guy was just back from Afghanistan because he had mental damage. Und das war jemand, der gerade von Afghanistan rausgekommen ist und der hatte eben wirklich mentale Probleme. Somebody prayed. Doch jemand betete. And it was just like a change. Und dann änderte sich was. And he was laughing and und er lachte auf einmal. Patting us on the back. I know where that comes from. Und er hat uns auf die Schulter geklopft und ich wusste, wie das verursacht wurde. They stole the numbers off of my Subaru. Die haben die Nummern von meinem Subaru haben die runtergeklaut. Now, when you don't have numbers in Russia, you also don't have a car. They take your car. Denn wenn du keine Nummerntafeln nämlich hast, wenn die weg sind, dann wird dir das Auto auch gleich weggenommen. We had an emergency call. Wir hatten dann einen Notanruf. We had to go. Wir mussten dorthin. And guess what? Und stell dir vor, they called us. Die haben uns angerufen. Now in Tennessee where I come, we've never had front numbers because we're farmers. We don't need a front number. Und in Tennessee, wo ich herkomme, da hatten wir nie die vorne hatten wir die Nummerntafeln, weil das war dort nicht notwendig. So this guy asked for my documents. Und der hat mich dann dort gefragt nach meinen Dokumenten. Ja. He goes around to the front of the car. Er geht vor das Auto hin. Where there's never been a number. Wo eigentlich noch nie eine Tafel war, eine Nummerntafel. And he looks. Er schaut. Yeah, it's okay. Ja, schön. He walks around to the back. Geht nach hinten. Where there's a rusty place. Wo einfach nur ein Rostplatz, so ein rostiger, wo da irgendein Rost noch über war. He comes back round to my window. Der kommt zu meinem Fenster zurück und sagt. He said everything's okay, sir. Alles ist in Ordnung, Herr. I was amazed that he saw a back number, but I was double amazed he saw a front number because we'd never had one in the front. Ich war so erstaunt, dass die Nummer hinten lesen konnte, die so verrostet war, und dass vorne eine zu sehen glaubte, wo überhaupt keine war. And you can be a part of that just by praying with us. Aber durch eure Gebete kann sowas wirklich passieren. We've seen more people healed. I could write a book on. Wir haben so viele Heilungen beobachtet, dass ich ein Buch darüber schreiben kann. I mean, not the normal way. Aber nicht auf herkömmliche Weise. The super normal way. Sondern auf übernatürliche Weise. I had an old lady with spinal cancer and liver cancer. Eine alte Dame, die hatte Krebs in der Wirbelsäule und in der Leber. They'd given her a few weeks to live. Man gab ihr nur ein paar Wochen zum Leben. And we had just got a shipment of clothes for our people. Und wir haben aber gerade ein Schiff übernommen mit Bekleidung für unsere Leute. And I was unpacking sweaters. Und ich habe einfach Pullover ausgepackt. We were so excited. Und wir waren so erfreut. And I reached down in the bottom of this box. Und ich bin dann unten habe in diese Tafel in diese Schachtel hineingegriffen. And there was something there that should not have been there. Und da war etwas eingeschlossen, was mit dem ich ja nicht gerechnet habe. There was a bottle of medicine. Eine Flasche Medizin. It was half used. Halb aufgebraucht. What's a bottle of medicine doing in a box of sweaters? Was macht hier diese Medizinflasche da mitten unter diesen Pullovern? I ran in the house. Bin ins Haus hinein. I got on the internet. Hab am Internet geschaut. And I found. Und hab herausgefunden. This is an experimental medicine. Das ist ein neues Produkt, das jetzt auf experimenteller Basis schon auf dem Markt ist. Used in liver cancer. Wird benutzt in Leber für Leberkrebs. And spinal cancer. Und für Wirbelsäulenkrebs. She took it. Sie nahm's. She was healed. Sie wurde geheilt. She could run faster than I could when she was 60 something years old. Mit 60, als sie dann geheilt war, da lief sie mir davon. We live with those blessings. Ja, solche Segen, die erleben wir. But I thank God for you and what's happening in this church. Aber ich danke Gott für euch und für was in eurer Gemeinde hier vorgeht. Well, we would love to see all of you in our our city in January. Und wir werden sehr freudig alle bei uns im Jänner sehen zu können. In our first conference. Bei unserer ersten Konferenz. You would like it. Die wird euch sicher gefallen. You can even come. Auch ich kann kommen. So they will know what we're saying. So dass sie auch verstehen, was wir sagen. But God bless you. We love you. Gott segne euch, wir lieben euch. Thank you for your hospitality. Danke für eure Gastfreundschaft. And I want you to know you have a friend across the border. Und ich möchte nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr habt jenseits der Grenzen. We pray for your church. Und wir beten für eure Gemeinde. And we thank God. Und wir danken Gott. That God has raised you up in Austria. Dass Gott euch hier in Österreich so hingestellt hat. God bless you. Gott segne euch.